Kolumne im November, also im aktuellen Heft, trägt den Titel Über Leichen und handelt von Europas Willkommenskultur. Wie groß muss der Friedhof auf meiner Insel noch werden, fragt Giusy Nicolini, Bürgermeisterin von Lampedusa. Mich regt das Schweigen Europas auf, das gerade den Friedensnobelpreis erhalten hat und nichts sagt, obwohl es hier ein Massaker gibt, bei dem Menschen sterben, als sei es ein Krieg. Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, antwortet Angela Merkel. All das sind Dinge, für die wir wirklich auch sagen müssen, dass wir uns dafür schämen, dass es das in unserem Land noch gibt. Und hier, fuhr die Kanzlerin fort, haben wir alle miteinander noch sehr viel Arbeit. Gesagt, getan, bei erster Gelegenheit, die sich durch das Ertrinken von 350 afrikanischen Flüchtlingen in jenem Meer ergab, auf dessen Grund schon die Überreste von Zehntausenden Ertrunkener treiben, schickte Merkel ihren für Rassismus zuständigen Minister. Der erklärte sogleich ganz schamfrei, dass die Regeln, die den Fischern von Lampedusa verboten hatten, Ertrinkende zu retten, Zitat, selbstverständlich unverändert bleiben. Und die Strafen für Schlepper, die zu Zeiten, als die Flüchtlinge keine Nigger waren, sondern unsere Brüder und Schwestern, noch Fluchthelfer hießen und mit Verdienstkreuzen belohnt wurden, verschärft werden müssten. Im Staatsfernsehen sprang der Kanzlerin und ihrem Minister ein Faschist mit dem unwidersprochenen Verlangen bei, zur Abschreckung von Flüchtlingen Filme der vor Lampedusa treibenden Leichen überall in Afrika vorzuführen, nicht bedenkend, dass Konterfeis mit seiner Visage den nämlichen Zweck auf billigere Weise erfüllten. Den schiefen Eindruck zu korrigieren, die Rassisten hätten in Deutschland gesäßgeografisch nur auf einer Seite Platz, begann ein paar Tage nach dem Tod der 350 und einen Tag vor dem Tod weiterer 3 Dutzend Flüchtlinge an Italiens Küste die Prügelgarde des sozialdemokratischen Hamburger Senats, die 300 Ausländer, die es bedauerlicherweise vor Monaten lebend von Lampedusa bis in die Freie und Hansestadt geschafft haben, aufzuspüren, um sie baldmöglichst abzuschieben. Und noch ein Eindruck wäre schief, dass die Zustände anderswo in Europa sehr viel leichter zu ertragen seien als die hiesigen. Italiens Ministerpräsident Enrico Letta etwa hatte die Opfer der Lampedusa-Katastrophe posthum zu italienischen Staatsbürgern ernannt, was einen Kommentator der Westdeutschen Allgemeinen zu der raren, seiner Karriere unzuträglichen Erkenntnis verleitete. Den Überlebenden des Unglücks, denen nun Bestrafung droht, muss das wie Hohn vorkommen, nach dem Motto, ihr seid willkommen in der EU, sobald ihr tot seid. In Frankreich könnte, sagt eine Umfrage des Nouvel Observateur, der rassistische Front National bei den Europawahlen stärkste Partei werden, getragen von einer Stimmung, zu der François Hollandes Innenminister Manuel Valls mit der Parole beiträgt, die Roma seien nicht dazu geeignet, in Frankreich zu bleiben. Ihre Berufung bestehe darin, nach Rumänien oder Bulgarien zurückzukehren. Was den Rassismus bezüglich der Deutschen angeht, so trat seine Berechtigung Anfang Oktober, als die ersten Bilder aus Lampedusa auf den Bildschirmen in die letzten vom Münchner Oktoberfest übergingen, nur allzu krass in Erscheinung. Dort erschütternde menschliche Verzweiflung, hier sinnloses Leben, das seinen männlichen Vegetationszweck erfüllt sieht, wenn es nach 5 Litern Bier kotzend unter den Tisch rollt, und seinen weiblichen, wenn möglichst viele dieser Kotzbrocken seine in die Auslage des Dirndls gepressten Duddeln beglotzt oder fotografiert haben. Wer fühlte da nicht wie Robert Musil, der nach 3-wöchiger Sommerfrische im Zillertal geseufzt hatte? Der Kongo steht mir geistig näher. Der Kongo ist eine Gegend, an der Afrikas Elend sich beispielhaft beschreiben lässt. Die Geschichte begann im 19. Jahrhundert damit, dass das Land in den Privatbesitz des belgischen Königs Leopold geriet, der es mit blutiger Hand ausraubte, bis auf das letzte Körnchen Gold. Erst 1960 musste Belgien die Kolonie aufgeben, der jungen Demokratischen Republik Kongo die Grenzen zu zeigen, ließen die USA den Führer der Unabhängigkeitsbewegung, Patrice Lumumba, ermorden. Nun konnte der neue Staat nach den Regeln der neuen, der Post, besser der neokolonialen Epoche zugerichtet werden. Wer uns seine Rohstoffe ausliefert, wird geschmiert und mit Waffen bestückt. Wer aufmuckt, wird von dazu gekauften Rebellen beseitigt. Aber, junger Mann, wendet der seriöse Experte für Entwicklungspolitik ein, Afrika ist doch viel zu arm, um dort was zu verdienen. Wir haben über die Jahre Milliarden um Milliarden hineingesteckt, die alle in korrupten Strukturen versickert sind. So spricht er in Kassbergs Plauderstunde und anderen Sammelbuden und alle nicken bedächtig. Aber dabei genügte sogar ein Blick in die Schriften des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Lügner zu überführen. Ich zitiere: Die Demokratische Republik Kongo ist eigentlich reich. Sie verfügt über Rohstoffe, viel Wasser und große tropische Regenwälder. Doch viele Jahrzehnte der ausbeuterischen Kolonialherrschaft und der Diktatur sowie darauf folgende Kriege, teilweise in kontinentalen Ausmaßen, haben das zentralafrikanische Land bitterarm gemacht. Auf dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen von 2012 steht die Demokratische Republik Kongo gemeinsam mit Niger auf dem letzten Platz von 187 aufgelisteten Staaten. Und selbst aus diesem bitterarmen Land holt der reiche Norden zurzeit pro Jahr 355 Millionen US-Dollar heraus. Der Norden, es geht präziser, wenn auch nur sehr selten, dann aber sogar mal in der Taz. Ich zitiere: Der deutsche Einfluss im Kongo ist vor allem im wirtschaftlichen Bereich immens. Der Großteil des kongolesischen Staatsgebiets ist von Regenwald bedeckt. Die größte Holzfirma des Kongo ist deutsch. Die Bank mit den meisten Kunden im Kongo ist deutsch. Unter deutscher Regie arbeitet die größte Medikamentenfabrik des Landes. Dirk Niebel von der FDP hatte die Entwicklungshilfe und das ganze Ministerium abschaffen wollen, bevor die Wirtschaft es auch in seinen Kommiskopf gebimst hatte, dass die sogenannte Entwicklungshilfe nichts ist als die Spesen der Ausbeutung, woraufhin er das frisch Gelernte etwas zu offenherzig aufsagte. Das Ministerium, erklärte Niebel jetzt, sei kein Weltsozialamt. Betrieben werde es, weil es andere Möglichkeiten hat als die offizielle Diplomatie. Es dient, heißt das, der Unterwerfung der Dritten Welt unter deutsche Interessen mit ein bisschen anderen Mitteln. Die 105 Millionen Mark, die als Entwicklungshilfe für den Kongo ausgewiesen werden, gehen, Zitat, in die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Schutz und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie Auf- und Ausbau eines Mikrofinanzsystems im Land. Kurzum, entweder direkt an die deutschen Firmen, die im Kongo tätig sind, oder in den Aufbau der von ihnen zur Ausbeutung benötigten Infrastruktur. Und weil das so ist, weil noch das ärmste Land des Südens ausgepresst wird bis auf den letzten Tropfen Gut und Blut, verhungert auf dieser schönen, reichen Welt alle 5 Sekunden ein Kind unter 10 Jahren, sterben Tag für Tag 57.000 Menschen an Hunger. Und weil nicht alle verhungern wollen, machen manche sich mit letzter Kraft auf den Weg dorthin, wohin seit Jahrhunderten all ihr Hab und Gut gegangen ist und, wenn sie Kongolesen sind, im letzten Jahr 355 Millionen US-Dollar. Wäre es nicht so streng verboten, wie dem Fischer vor Lampedusa die Rettung ertrinkender Afrikaner, möchte man das Gewaltverhältnis, das da waltet, Imperialismus nennen. Eine Warnung zum Schluss. Es geht nicht darum, wer wie viele aufgenommen hat, wen wer was kostet. Es geht nicht um Kontingente, Brot für die Welt oder andere Peanuts. Es geht auch nicht nur um unterlassene Hilfeleistung. Es geht um staatlich konzessionierten Mord, Massenmord. Schon wer sich auf eine Diskussion um Quoten und Vergleiche einlässt, und wollte er nur der Lüge des Innenministers widersprechen, Deutschland sei das Land, das die meisten Flüchtlinge aufnimmt, beteiligt sich ungewollt an der Verharmlosung wenn nicht Vertuschung dieses Verbrechens.